Modul 1. Anfragen. Informationen einholen. Alltägliche Situationen. Aufgabe 1 und 2. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, ich habe ein paar Fragen an Sie. Ja, bitte? Ich möchte meiner Tante in Mexiko etwas schicken. Sie wünscht sich deutsche Kochbücher von mir. Was kostet denn so ein Paket? Oh, das ist nicht so einfach zu sagen. Es kommt darauf an, wie schwer die Kochbücher sind. Ich weiß nicht. Es sind 2 Bücher. Ja, aber wie schwer sind die genau? Bis 2 Kilo können die noch als Päckchen verschickt werden. Dann sind das 16 Euro. Wenn sie mehr wiegen, müssen sie als Paket verschickt werden. Das sind dann bis 5 Kilo etwas über 40 Euro. Was? Das ist aber viel. Ja, aber Mexiko ist eben Zone 4. Das kostet so viel. In Deutschland oder in Europa wäre es billiger. Und ein Paket ist auch gegen Schäden beim Transport versichert. Passen Sie auf, ich gebe Ihnen mal hier das Faltblatt. Produkte und Preise auf einen Blick. Da können Sie selber nachsehen, wie schwer die Sendungen sein dürfen und welche Maße Sie haben können. Hier, bitte. Ja, danke. Dann noch eine Frage. Hier, dieser Brief an meinen Cousin in München. Ich brauche eine Briefmarke. Und wie lange wird der Brief brauchen? Geben Sie ihn mir mal. Ah, Standardbrief. Der ist normalerweise morgen in München, spätestens übermorgen. So, haben Sie noch einen Wunsch? Ja, ich nehme hier noch diesen Karton mit für die Kochbücher und diese Rolle Klebeband, bitte. Gut, der Brief, ein Kartongröße M und das Klebeband. Dann bekomme ich 5,25 Euro von Ihnen. Hier, bitte. Danke. 4,75 Euro zurück. Danke und einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.